Der Kaiser hat es heute verkündet und seit heute ist es wahr. Jeder Jude kriegt den deutschen Namen, wie human, wie wunderbar. Doch traurig schleift es Rabbis Kaftan und die Pious baumt herab. Denn auch er bekam den deutschen Namen und den behaltet er bis in das. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, der hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an was haben wir gedacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim, lang soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen Namen hat geben. Koscher waren ihre Matzen, die zum Passa sie bekamen, aber nicht ihre Geschäfte und noch weniger die Namen. Schlomo Kahn heißt jetzt Kesslecker, gibt sich schwul nun Afterduft. Doch am schönsten ist noch immer, wenn man den Rabbiner ruft. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, der hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an was haben wir gedacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim, lang soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen Namen hat gegeben. In Demut und Vollfassung und mit lächerlicher Würde trägt Rabbi Trompetenschleim seines neues Namen Würde. Abends schließt er die Synagoge und geht nachdenklich heim. Plötzlich ruft so ein Spitzbube: Guten Abend, ja, Trompetenschleim! Der Rabbi heißt Trompetenschleim, er hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an was haben wir gelacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim, lang soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen wunderschönen deutschen Namen hat gegeben. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, der hat sich das nur ausgedacht. Der Rabbi heißt Trompetenschleim, an was haben wir gelacht? Der Rabbi heißt Trompetenschleim, lang soll der Beamte leben, der dem Rabbi Trompetenschleim seinen Namen hat gegeben. Jetzt ist aber Schluss mit der Rumjuderei.